Der polnische König und sächsische Kurfürst August der Starke wollte einst eine im Musiksaal des Dresdner Schlosses um ihn versammelte glänzende Hofgesellschaft durch ein Abendkonzert unterhalten. Ein berühmter Musiker sollte vor ihnen eine Probe seiner Kunst geben. Alles lauschte. Was würde man zu hören bekommen? Gewiss fröhliche Weisen, vielleicht eine Tanzmelodie. Man erwartete gar nichts anderes. Aber der seltsame Mann dort am Instrument ist von anderer Musik erfüllt. Es hat ihn plötzlich so unendliches Mitleid ergriffen mit allen denen, die da im Kreise um ihn sitzen. Mitleid besonders mit dem, der nahe bei ihm steht, das ist dem König. Und langsam, feierlich, tönt es durch den Saal. Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld. Lautlos und wie gebannt horchen alle auf. So etwas hatte man nicht erwartet. Wie mit einem Jubelruf opferfreudiger Hingabe schließt jetzt der Choral: Ich will's gern leiden, für dich will ich's gern leiden. Und dann Totenstille. Das Konzert ist beendet. Da zieht der Kurfürst seinen Ring vom Finger und steckt ihn Johannes Sebastian Bach an die Hand und sagt: Trag er den Ring, so hat man früher gesprochen in der dritten Person, trag er den Ring zum Andenken an diese Stunde und zum Zeichen, dass ich ihm lebenslang verbunden bin in Dankbarkeit und Freundschaft. Er hat mir an diesem Abend viel gegeben, mehr als er ahnt. Durch sein Lied hat er zu mir geredet, wie noch keiner es vermocht hat. Ich danke ihm. Musik hat eine Wirkung. Darüber ist man sich im Klaren. Aber sie hat nicht immer die gleiche Wirkung. Auch das beobachten wir. Immerhin sind wir beim Anhören dieser Geschichte etwas in Spannung. Wird der König, werden die ehrenvollen Gäste vielleicht mit Zorn reagieren? Der Musikhörende trifft also eine Entscheidung. Wie will ich auf die Musik reagieren? Das verstehen wir auch. Hätte aber jede Musik diese Wirkung erreicht? Das ist die Frage. Wenn wir mit Nein antworten, warum nicht? Das ist die Frage, mit der sich unser Arbeitskreis für Musik befasst. Und das ist die Frage dieses Wochenendes. Meinen Vortrag habe ich mit zwei Fragen überschrieben. Wo sind wir? Wie sind wir eigentlich hierher gekommen? Fragen, die der Untertitel ein wenig beleuchtet, nämlich unser heutiges Musikproblem in geschichtlicher Perspektive. Nach einigen vorläufigen Bemerkungen will ich das Thema aufteilen in drei Abschnitte. A. Schrift und Konsens oder wo kamen wir her? B. Bruch und Durchbruch oder wie kam es denn zur Wende? Und letztens Spannung und Herausforderung oder einiges zur heutigen Situation. Musik gehört zu den Künsten. Bereits hier beginnt unser Problem. Denn was ist Kunst? Ich entsinne mich eines Gespräches, als ich noch mit Studenten arbeitete, wo wir versuchten, Kunst zu definieren. Es war nicht einfach. Lassen Sie mich einmal als Nicht-Experte eine kurze Beschreibung wagen. Und ich überlasse es Ihnen im weiteren Verlauf zu urteilen, ob ich auf der rechten Spur bin. Kunst ist ein besonderes Können. Die zwei Wörter sind ja etymologisch verwandt. Kunst ist ein besonderes Können. Eines, das nicht jeder hat. Ein Können, das etwas Beachtenswertes schafft. Wir haben also zweierlei, scheint mir, das wir hier zu achten haben. Es geht um ein besonderes Tun können und dann, was geschaffen ist, hat besondere Bedeutung. Kunst lässt die Augen etwas weiter aufgehen. Oh. Zieht die Ohren hin, weil etwas Wertvolles geschaffen wurde. Mir scheint, das gehört zur Definition. Kunst ist die mit Sinnen greifbare Aussage, dass etwas Bedeutung hat. Der Sozialismus der Werte ist der Tod der Kunst. Der höchste Dienst der Kunst ist der Hinweis in Richtung Gott. Denn nur weil es ihn gibt, gibt es das Wertvolle, ja das Große. Kunst, auch die Musik, kann entweder Gottesdienst oder Götzendienst sein. Aber sie steht in einem Dienst. Doch wie bewertet man Kunst? Gibt es hier eine gemeinsame Sprache? Ich meine jetzt eine Sprache, die, wobei wir beide dasselbe, vom selben sprechen, mit denselben Ausdrücken. Um das Jahr 1932 schrieb der Berliner Furche Verlag zu einer Neuerscheinung. Die schöne Literatur in Anführungsstrichen, ist der Spiegel der Menschheit und niemand weiß etwas vom Geistesleben, der nicht hinzuhören versteht auf das, was in den Schöpfungen der großen Dichter ahnungsvoll oder prophetisch sich ankündigt. In immer neuen Vorstößen setzt sich nun heute eine ganz neue Art der Literaturbetrachtung durch. Man hatte lange genug die Dichtung losgelöst vom Menschen betrachtet. Man hatte klassifiziert und rubriziert und nach Art der Linnäischen Botanik Poetik betrieben, ohne zu merken, dass man das Leben der Dichtung damit niemals erfassen konnte. Diese Epoche der Literaturwissenschaft ist zu Ende. Man weiß jetzt wieder, dass Dichtungen nur verstanden werden können als Lebenszeugnisse von ganzen Menschen, dass jede bedeutende Dichtung ein Bild des Lebens und der Welt in sich schließt. Wir treiben also Weltanschauung, wenn wir Literatur treiben. Wir stehen unmittelbar vor den letzten Fragen. Wer gestern Abend da war, der weiß, dass Bruder Gaul etwas zu diesem Thema sagte. Kunst kann nicht losgelöst besprochen werden vom Künstler. Musik hat eine Wirkung. Darüber ist man sich im Klaren. Aber wie bewerten wir diese Wirkung? Der Faktor Künstler als Mensch muss also berücksichtigt werden. Wenn wir von Musik sprechen, müssen wir diesen berücksichtigen. Sie ist Ausdruck seines Denkens. Die Kunst ist Ausdruck des Denkens eines Menschen, eines Künstlers. Man kann also nicht Kunst nur als Gegenstand besprechen. Beim Menschen liegt es, wenn in der Geschichte der Kunst Fragen, ja Sorgen aufgetreten sind. Um eine Orientierung zu bekommen, wenden wir uns zur Schrift. Aus diesem unerschöpflichen Reservoir möchte ich zwei Gedanken herausgreifen. Der erste: Gott stellt den Künstler Mensch in ein geschichtliches Raster. Und zweitens: Gott hat bestimmte Vorstellungen über die Kunst des Menschen. Die Schrift sagt also mindestens diese zwei zur Kunst. Das ist aber nur herausgegriffen. Also das erste der das geschichtliche Raster des Künstlers. Es sieht wie folgt aus. Erstens, der Mensch ist als Begabter von Gott geschaffen, auch als Musiker. Ebenfalls seine Umwelt ist von Gott geschaffen. Deshalb untersuchen wir die Physik der Musik. Wir untersuchen sie beim Menschen, wir untersuchen sie in der Umwelt, denn die Musik ist auch in der Umwelt, und wir möchten sie im Ohr des Hörenden untersuchen. Musik ist also eine Sache der Schöpfung. Weiter. Die Bibel sagt, der Mensch ist gefallen. Auch das gehört zum Raster. Er ist von Gott abgefallen. Das heißt, er ist jetzt ein Irrender. Und alles Schaffen ist unvollkommen, wenn nicht gar verkehrt. Zum Menschen gehört aber zweierlei, dass er nicht fähig ist. Erstens, dass er in ihm eine Tendenz trägt, die weg von Gott treibt. Und diese Tendenz ist bei jedem von uns und die dürfen wir nicht verneinen und nicht oder missachten oder ungeachtet lassen in der Betrachtung unseres Themas. Zweitens, im Garten Eden ist ein zweites geschehen. Die Umwelt des Menschen, einschließlich des Körpers, ist in Mitleidenschaft gezogen worden. Ich fand also die Aussage von Herrn von der Maas gestern sehr geeignet. Wir haben es mit einem gefallenen Menschen in einer gebrochenen Schöpfung zu tun, nicht in einer gefallenen. Nur der Mensch ist gefallen, aber das müssen wir beachten. Die Umwelt, die Welt als solche, die Welt der Schöpfung ist in Mitleidenschaft gezogen. Sie ist gebrochen. Wir haben also nicht mehr vollkommene Musik. Aber wenn wir sagen, Musik ist oder gehört zum Geschaffenen, dann müssen wir auch gleichzeitig im Gegensatz zum gestrigen Zitat sagen, nicht alle Musik ist von Gott geschaffen. Das war zu schnell gesagt von diesem Schriftsteller, der zitiert wurde. Die Bausteine der Musik sind geschaffen. Was wir mit der Musik machen, ist Schaffung des Menschen. Musik sind wie Häuser. Die Häuser werden nicht von Gott, sondern von Menschen gemacht. Aber die Bausteine, das Rohmaterial, kam von Gott. Was ich mit diesen Bausteinen mache, ist meine Entscheidung. Nun stellt aber Gott seine Bausteine Satan zur Verfügung, das heißt, er erlaubt es Satan, sowohl die positiven als auch die negativen Bausteine dieser Welt, und die negativen schließen in Krankheit und Sünde ein. Gott lässt es zu, dass Satan auch die benutzt, um sein Werk hier zu treiben, bis die Sache so weit ist, dass sie gerichtsreif ist. Wir stehen in dieser Spannung. Wir kommen her von der Schöpfung, leben aber in einer gefallenen Menschheit als Gefallene in einer gebrochenen Welt. Das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Übrigens, Geschlechtlichkeit ist ebenfalls Schöpfung Gottes. Daraus ergibt sich aber nicht, dass alles, was der Mensch mit der Geschlechtlichkeit tut, von Gott wäre. Die Schlussfolgerung ist also gefährlich. Aber wenn Gott die Musik geschaffen hat, dann wollen wir sie auch schöpfungsgemäß verwenden. Nehmen wir einmal diese Aussage ernst. Wenn Musik von Gott geschaffen ist, wenn die Töne von Gott geschaffen sind, wenn die Obertöne, die Wellen, die Frequenzen von Gott geschaffen sind, die Bedeutung der Intervalle, die Tonartmöglichkeiten, die es gibt, wenn das von Gott geschaffen ist, dann wollen wir schöpfungsgemäß vorgehen. Das gehört zur Physik der Musik. Ein drittes, das zum Raster gehört: Der Mensch ist Gegenstand eines Rettungsunternehmens Gottes. Das heißt, er kann aufgrund von der Christustat, er kann neu ausgerichtet werden, bleibt aber dennoch unvollkommen, bevor dieser Rettungsprozess abgeschlossen ist. Beides muss hier beachtet werden. Wie beim Sündenfall zweierlei, die Sünde selbst und dann der Riss, der durch die Schöpfung geht. So muss auch hier beachtet werden, grundsätzlich werden wir versöhnt mit Gott. Neue Anfänge sind möglich, aber diese Anfänge führen noch nicht in dieser Welt zur Vollkommenheit. Also immer kommen wir nicht ans Ziel ran. Immer bleibt etwas Hoffnung und das bringt uns zum vierten Teil des Rasters. Der Mensch ist auf Hoffnung angelegt und zur Hoffnung bestimmt. Diese Sehnsucht lässt seine Kunst in die Höhe steigen. Und sie kommt immer wieder vor in der Kunst, ein Stück Hoffnung. Und das macht die Dichtung und die Musikkunst so groß. Alle vier Ereignisse, Schöpfung, Sündenfall, Rettung und Hoffnung, alle vier Ereignisse kennzeichnen das kunstvolle Schaffen des Menschen. Das zweite, das wir in der Bibel feststellen über die Kunst und über die Musik im Besonderen: Gott hat bestimmte Vorstellungen über die Kunst des Menschen. In Philipper 4, Vers 8 lesen wir: Im Weiteren, Brüder, was immer wahr ist, was immer ehrwürdig. Also wenn etwas ehrwürdig ist und Paulus sagt, dem sollen wir nachstreben, dann müssen wir uns einig darüber werden, was ehrwürdig ist. Dann gibt es das Ehrwürdige. Dann ist das Material, das ehrwürdig sein soll, nicht austauschbar. Was wahr ist, was ehrwürdig ist, was immer gerecht und richtig ist. Es gibt also das Richtige und dann gibt es das Unrichtige. Paulus hat Wort Gottes gesprochen. Er sagt, was ich spreche, spricht Christus. Wir bleiben nicht verschont, wenn wir diese Worte missachten, sagt Paulus im 1. Thessalonicher Brief. Was immer gerecht und richtig, was immer rein. Und jetzt gibt es Dirty Tones. Was immer lieb, wohllautend. Da haben wir die Musik. Lieblich, wohllautend. Wenn es irgendeine Tugend gibt und wenn irgendein Lob, dem denkt nach. Das wollen wir versuchen zu tun. Gott will also das Schöne und er will das von Ordnung gekennzeichnete in unserem Dienst. Das sagt er gegen Ende des 1. Korintherbriefes, Kapitel 14. Der Gottesdienst, nicht nur in der Versammlung, sondern überhaupt, könnte man das so sagen, der Verlauf meines Dienstes soll zwei Kennzeichen haben, die nennt Paulus dort. Einmal soll es schön zugehen unter Christen. Und das heißt, dass wir uns einig werden müssen darüber, was Gott unter Schönheit versteht. Es gibt also eine Konstante in der Schönheit. Sie ist nicht eine Variable. Sie hat Variables an sich. Aber das ist nicht zu verwechseln oder zu verquicken mit der Tatsache, dass sie in sich selbst, in ihrem Wesen, eine Konstante ist. Gott will also das Schöne und das von Ordnung gekennzeichnete. Ein richtiger Ablauf, auch von Tönen und so weiter, nicht nur Beiträgen. Nun spricht aber die Schrift zu allen Menschen. Das haben wir festgehalten. Gott will das Schöne, so sagt es in der Schrift. Nun gilt die Schrift allen Menschen. Das ist die nächste Stufe im Argument. In allen Kulturen sollen Menschen umkehren und auf diese Weisung hören. Ob das in Indonesien ist oder in Alaska. Überall, irgendwo auf der Welt, in jeder Kultur sollen Menschen umkehren und auf diese Weisung von Paulus in der Gemeinde hören. Das Haupt der Gemeinde fordert auch Einigkeit in seinem Volk. Das ist das Dritte. Gott verlangt das Schöne. Er sagt dieses allen Menschen und er fordert unter seinem Volk Einigkeit. Daraus ergibt sich: Es gibt Vorstellungen bei Gott über das Schöne und wir sind verpflichtet, diese zu entdecken, diese Vorstellungen und über sie zu einem Konsens zu kommen. Manchmal sagt man, ist das nicht eine Frage des Gewissens? In einem gewissen Maße schon, nach Römer Kapitel 14. Doch ist das nur eine vorübergehende Lösung. Denn die Lösung nach Römer Kapitel 14 ist, dass jeder Christ in Rom sich klar wird über das, was einen stark macht und das, was einen immer noch schwach werden oder bleiben lässt. Das ist die tiefere Lösung. Die vorübergehende Lösung ist, dass man nach dem Gewissen, das man gerade hat, handelt. Aber wenn dieses in Uneinigkeit bleiben lässt, sind wir noch nicht am Ziel. Wir müssen schon hier und jetzt nach Einigkeit streben. Das Gewissen muss bei jedem von uns gleich melden. Es ist notwendig, einen Sinn für Bedeutung einiger Ausdrücke zu bekommen, wenn die Schrift von solchem spricht. Wenn sie von Schönheit spricht, von Ordnung oder von Anstand, Römer 13, oder von dem, das ausgeartet ist, was ist das? Wir dürfen das nicht so schnell überlesen. Das setzt voraus eine Einigkeit über die Bedeutung dessen, was richtig, was angebracht wäre. Es setzt einen Konsens voraus über Bedeutung. Auch wenn sie in Kolosser 3, Vers 8 von schändlichem Reden, auch in der Musik, denn Musik ist eine Sprache, spricht. Was ist schändlich? Was bringt Schande? Und was nicht? Jakobus 3, Vers 13. Ein Weiser hat ein edles Verhalten. Was ist ein edles Verhalten? Wann ist es edel, wann nicht? Die Bibel setzt also voraus, dass die Gemeinde das weiß. Wenn sie es nicht weiß, muss sie versuchen, es zu erfahren. Es gibt, jetzt zusammenzufassen, es gibt einen Gottesdienst, der ist Gott wohlgefällig. Römer 12. Und nach Amos Kapitel 4 gibt es einen Gottesdienst, der menschengefällig ist. Wenn Salomo sagt, alles hat seine Zeit, dann darf es keine Einebnung der Empfindung geben, dann ist es nicht egal, was gerade zu dieser Zeit angebracht wäre in dieser Situation und mit welchem Ton ich rede. Jesaja sagt aus dem Munde Gottes, wehe, wer süß bitter nennt und bitter süß. Ist es eine Geschmackssache? Nun, dann wollen wir einmal hören, was Gott über den Geschmack sagt. Wer in Geschmackssachen die Grenzsteine, wie die Schrift es nennt, verlegt, steht unter Gerichtsdrohung. Wehe, wer diese zwei verwechselt. Die Wahl des Geschmacks mag frei sein, aber nicht seine Definition. Ich hoffe, wenn wir nichts anderes lernen, dass wir lernen, etwas genauer zu denken. Vielleicht überhaupt zu denken, in Dingen Musik und nicht nur zu fühlen. Es gibt nämlich, was das Gewissen betrifft, ein Dreifaches. Es gibt das, was wir kennen, das moralische Gewissen. Aber es gibt auch das kognitive Gewissen. Gewisse Veranlagungen. Man weiß heute anhand vom Studium von Sprachen, dass alle Menschen im Grunde ähnlich denken. Die Sprachen bringen diese Ähnlichkeit zum Ausdruck. C.S. Lewis hat das sehr schön gesagt in einem Kapitel seines Buches Pardon, ich bin Christ. Alle Menschen haben gewisse bestimmte Voraussetzungen in ihrem Denken. Das heißt, es gibt ein kognitives Mitwissen, so im Griechischen. Das heißt, wir bringen mit in diese Welt, in dieses Leben, etwas, das uns in die Wiege hineingegeben wurde. Gewisse Strukturen. In dem Bereich, was gut und böse ist, wir setzen gewisse Dinge voraus. Und in der Art und Weise, wie wir denken. Und drittens, es gibt das ästhetische Gewissen. Und das ergibt sich aus dem, was wir eben gesagt haben. Es gibt Dinge, die gehören einfach zum Menschen auf diesem Gebiet. Kommen wir zum zweiten Abschnitt, B. Bruch und Durchbruch. Die Christusbotschaft erreichte bald große Teile Asiens und Europas. Wo immer sie hinkam, gab es neue Kulturentwicklungen. Ein Konsens über Richtiges und Unrichtiges verbreitete sich, überwand das bisherige Empfinden. Das mehrfache Mitwissen oder das mehrfache Gewissen des erfassten Menschen, das heißt vom Evangelium erfassten Menschen, wurde geprägt. Auch nachdem das geistliche Leben stark verflachte, hielt dieser Konsens noch lange an, doch nicht auf ewig. Die Frucht des Evangeliums verschwindet, wenn das Evangelium verschwindet. Im Mittelalter entdeckte man wieder die großen Griechen. Ich gehe nicht ein auf die Ursachen, die Entwicklung da, sondern nur stelle ich das jetzt einmal fest. Im Mittelalter entdeckte man wieder die großen Griechen, beide Platon und Aristoteles kamen wieder zur Sprache. Heidnisches Denken färbte christliches Denken. Kochlovius sagt in seinem Buch Strategien für eine bessere Welt, ein sehr wertvolles Buch, eigentlich über Befreiungskonzepte, aber er gibt auch eine Besprechung am Anfang über die Entwicklung der Dinge in der Geschichte, die ich für wertvoll halte. Er sagt, der metaphysische Leitgedanke, dass die sichtbare Welt von der unsichtbaren abhängig sei, wurde aufgegeben. Also in dieser Zeit, wo die Griechen wieder Einfluss gewinnen, tritt ein Bruch ein. Ein Bruch zwischen Schöpfung und Jenseits. Der metaphysische Gedanke, Leitgedanke in allem, dass die sichtbare Welt von der unsichtbaren abhängig sei, diese Verbindung wurde aufgegeben im Denken. Erkennen Sie das jetzt? Merken Sie, dass das die Art ist, wie wir heute denken? Welt und Mensch wurden nun durch die Philosophien losgelöst von Gott betrachtet. Das Interesse richtete sich immer mehr auf die individuelle Erscheinungsform der Dinge. Alles wird jetzt isoliert betrachtet. Wir kommen zur Analyse und die Synthese wird missachtet. Der Mensch interessiert sich nicht mehr als Gattungswesen, das heißt als ein Teil des Ganzen, sondern als Individuum. Das war die Geburtsstunde des Humanismus und einer neuen Leitidee. Der Mensch wurde zum Maßstab aller Dinge, sodass zum Beispiel ein Willy Brandt sprechen konnte, das ist gegen den aufrechten Gang. Das heißt, das ist gegen den Gedanken, dass der Mensch Maßstab ist. Da hat er diesen Maßstab angelegt. Damit war eine völlig neue geistige Situation eingetreten. Das theologische Denken, das weiterhin die ganzheitliche Sicht von Gott, Welt und Mensch aus der biblischen Offenbarung ableitete, und das philosophische Denken, das der neuen Leitidee Mensch folgte, begannen sich zu spalten. Der philosophische Humanismus trat in Konkurrenz zum biblischen Offenbarungsglauben und begann seinen ungeahnten Siegeslauf. Da sind die Ursprünge in dieser Zeit des Mittelalters. Konkret treten sie auf bei Thomas von Aquin, aber das will ich jetzt nicht besprechen. Weiter sagt Kochlovius, Kant hatte die Situation einer totalen geistigen Unsicherheit geschaffen, der sich das 19. Jahrhundert allerdings weithin noch gar nicht bewusst wurde. Nur wenige Denker, wie etwa Nietzsche, ahnten, was eigentlich geschehen war. Wenn dem menschlichen Denken grundsätzlich die Kompetenz für metaphysische Aussagen abgesprochen wird, und das ist, was Kant getan hat, sind inhaltliche Aussagen über Gott nicht mehr möglich. Die Bibel als Dokument der Selbstoffenbarung Gottes ist diskreditiert. Der Mensch wird zum irrenden Wanderer aus einem Niemandsland in das andere. Die Frage nach dem Lebenssinn ist nicht mehr zu beantworten. Deshalb die Lehre heute. Die Frage nach dem Lebenssinn ist nicht mehr zu beantworten, denn es gibt nun 1000 Antworten. So hinterließ Kant in der Geistesgeschichte des 19. Jahrhunderts ein riesiges Vakuum, einen unendlichen Verlust an Sinn und Wirklichkeit. Eng mit der Sinnfrage ist auch die Normfrage verbunden. Wo die Sinnfrage nicht beantwortet wird und der Sinn verloren geht, gehen die Normen verloren. Wenn der Mensch das Vertrauen zur Offenbarung Gottes verliert und er von Gott nur noch eine blasse Idee zurückbehält, dann dauert es nicht mehr lange, bis er auch die in der Offenbarung verankerten Normen zurückweist und sich eigene Normen gibt. Deshalb ist es wie Spörri, Theophil Spörri, in den 30er Jahren Professor an der Universität Zürich, sagt, er zitiert Baudelaire, unmöglich, einen Schritt zu machen, ein Wort zu sagen, ohne über irgendetwas Heidnisches zu stolpern. Unsere moderne Kultur ist vom Heidentum geprägt. Schule und Gemeinde trennten sich, aber darauf will ich gleich zu sprechen kommen. Zunächst ein anderes Zitat von Spörri. In der Renaissance fand ein gewaltiger Durchbruch des Herrscherbewusstseins des Menschen statt. Die Reformation weckte den Sinn für den wirklichen Ursprung. Zwei Entwicklungen haben wir kurz nach dem Höhepunkt des Mittelalters, und eigentlich sind es diese zwei Entwicklungen, die das Mittelalter überwinden. Renaissance heißt das heißt Neuauflebung der Kultur, Entdeckung der Griechen im Süden Europas, hauptsächlich in Italien. Von dort geht dann der Strahl weiter hinaus, oder die Strahlen gehen weiter hinaus in alle Richtungen. Aber bald darauf kommt eine neue Entwicklung im nördlichen Teil Europas, die bekannte Reformation. David Flüsser von der Universität in Israel, in Jerusalem, Hebräischen Universität, ja, hat in seinem Vorwort eines Buches über Mose gesagt, zwei Strömungen erreichten Europa, die Renaissance und die Reformation. Und beide prägen unser Leben. Die Frage ist, welche Strömung wird uns am meisten prägen? Die Wurzeln unserer Zeit liegen sowohl im gespaltenen Denken des Mittelalters als auch im Neuaufleben griechischen Heidentums in Zentraleuropa seit dem 18. Jahrhundert. Eine Zeit lang überwiegt der reformatorische Gedanke im nördlichen Teil Europas. Es gelingt aber nicht, dieser Bewegung ganz Europa zu erfassen. Es kommt die Gegenbewegung und mit ihr dann wieder die Ideen, die griechischen, heidnischen Ideen der Renaissance. Diese Gegenbewegung ist nämlich Träger solcher Ideen. Die Reformation will sich festhalten, aber in der Orthodoxie haben wir es nicht dann mit einem Festhalten der Offenbarung zu tun, so sehr, obwohl das vorgegeben ist, sondern Festhalten an gewissen Strukturen, die sich verhärtet haben. Und man lernt nicht, sich auseinanderzusetzen mit dem, was geschieht. Es fehlt an dem Gespräch zwischen Evangelium und Philosophie. Nun möchte ich etwas lesen aus Messkemper, Falsche Propheten unter Dichtern und Denkern. Bis heute wird in der Kunst ganz selbstverständlich von den Musen gesprochen, die nach der griechischen Mythologie die verschiedenen Bereiche Theater, Musik, Literatur und so weiter protegieren, das heißt schützen sollen oder sie stützen sollen. Überall entstanden klassizistische Bauten, die das Griechentum in das Bewusstsein der Deutschen hoben. Die alten Bauten unter uns stehen diesem Zeichen. Sie sollen an das Griechentum erinnern und die Architektur erinnert dann an die Gedanken jener Zeit. Überall entstanden klassizistische Bauten, die das Griechentum in das Bewusstsein der Deutschen hoben. Bildungsbeflissene Wallfahrten nach Italien und Griechenland, um ihren Geist an den Trümmern dieser Kultur zu entzünden. Sehr schön formuliert. Ironisch, ja. Wenn sie nicht überlebt haben, sie liegen in Trümmern. Aber worin liegt ihr Wert? Ich glaube, es ist Duvenoir, der darauf aufmerksam macht. Sie können solche Wallfahrten machen. Sie können als Tourist das alles besuchen. Aber es gibt eine Kultur, da werden Sie kaum so etwas finden. Doch gehen Sie in die Synagoge, da haben Sie lebendiges Wort Gottes. Die Menschen überleben. Das ist eine andere Kultur. Gewiss, sie ist nicht vollkommen. Sie hat ihre Risse, ihre Verunstaltungen. Aber es ist eine andere Art von Überleben, wenn Gott seine Hand darin hat. Das Bildungsbürgertum feierte die Auferstehung der Götzen des Abendlandes. Kultur im Zeichen des Götzendienstes. Christen haben in Unkenntnis der Hintergründe das als eigentliche Bildung angesehen und als brave Untertanen ihre Lektionen ebenso gelernt wie die nichtchristlichen Mitbürger. Das tut man heute noch. Man geht in die Schule, sitzt mit Nichtchristen zusammen, lernt heidnische Kultur. Sobald der Christ oder der Mensch des 19. und 20. Jahrhunderts aus der Kirche geht, geht er in eine andere Welt. Platonismus, für die Philosophie besteht. Spaltung, zwei Welten. Die geistliche Welt, die irdische, greifbare Welt. In der geistlichen Welt Reformation, in der Schule Renaissance, Heidentum. Das konnte nicht auf die Dauer so bleiben. Das Kind, das 5, 6 Tage in die Schule geht, wird nicht in seinem Denken geprägt von wenigen Minuten in der Kirche am Sonntag. Deshalb hat das seine Spuren hinterlassen. Christen haben in Unkenntnis der Hintergründe das als eigentliche Bildung angesehen und als brave Untertanen ihre Lektionen ebenso gelernt wie die nichtchristlichen Bürger. Die geistigen und gesellschaftlichen Strukturen der Neuzeit entspringen antichristlichen Wurzeln. Und wie ein Redner kürzlich, der über Psychologie sprach, bemerkte, es gibt kein Niemandsland. Verlassen Sie den einen Boden, sind Sie sofort auf dem anderen Boden. Keine Neutralität. Pluralismus ist letztlich eine Lüge. Eine vorübergehende, aber sie ist eine Entwicklung. Und wie Horkheimer gegen Ende seines Lebens sagt, in einem Interview mit dem Spiegel, die Theologie wird sterben. Es ist nur eine vorübergehende Situation. Der Marsch geht weiter. Wir kommen zum letzten. Spannung und Herausforderung. Die heutige Situation. Die Denker des Abendlandes begannen zweistöckig zu denken. Im Mittelalter, das heißt, wie damals beim Platonismus im Heidentum vor Christus, bevor Christus kam. Der Grieche denkt nicht wie der Jude. Plato lebt in Griechenland, Sokrates vor ihm. Die drei Großen sind Sokrates, sein Schüler Platon, sein Schüler Aristoteles. Die drei haben die Welt geprägt, weil, wie die Historiker festhalten, unsere heutige Welt griechisch ist. Das heißt, seitdem die Weltherrschaft von Asien nach Europa verlegt wurde durch Alexander den Großen, ist die Weltherrschaft von Europa ausgegangen, direkt oder indirekt. Und das heißt, die Ursprünge Europas, der Kultur, prägen uns immer noch. Diese Spuren sind da. Und es ist interessant, dass die Struktur des antichristlichen Reiches in Offenbarung 13 griechische Form hat. Panther. Nun, darauf können wir jetzt nicht eingehen. sehr interessante Feststellungen, die genau sich decken mit dem, was die Historiker sagen. Ich hatte einmal einige Wochen Zeit, mich in einer Bibliothek zu betätigen, und da habe ich mal Geschichte gelesen und habe erstaunliche Parallelen zur biblischen Prophetie gefunden. Die Denker des Abendlandes begannen zweistöckig zu denken im Mittelalter, und dieses Denken ersetzte dann das christliche Denken. Und obwohl dieses Denken in starkem Maße in der Reformation überwunden wurde und man wieder einheitlich denken lernte, weil Gott der ganzen Welt ist, Himmels und der Erde, am Anfang schuf Gott Himmel und er schuf die Erde, und er ist Gott der Seele und des Körpers, wurde dieses Denken aber dann bald wieder überwunden vom heidnischen Denken im 17., 18., 19. Jahrhundert. Man begann also zweistöckig zu denken. Nehmen wir einmal an, wir haben ein Haus, unten arbeitet man, lebt man, da ist die Küche und so weiter. Oben ist der schöne Wohnraum, die Stube, die gemütliche, da werden die Musen gepflegt. Da ist das Klavier, da betätigt man vielleicht sich noch ein bisschen als Artist und dort kann man sich ausruhen. Viele Menschen und wir immer noch zu einem Teil leben nicht in beiden Räumen kontinuierlich. Das heißt, wir sollten eigentlich die nebeneinander stellen. Dann hätten wir ein besseres Beispiel. Dann könnten wir die Wand rausreißen. Ja. Man geht von einem Zimmer ins andere, vom Sonntag in den Alltag, von Alltag in den Sonntag. Im Wohnzimmer befanden sich Besinnung, Muse und Muße, Geist, Gott, Gnade und so weiter. In dem anderen Raum, beim Zweistöckigen, nehmen wir einmal Parterre an, Alltag, Natur, Arbeit, die vielen Sorgen, das Vielseitige, das Individuelle, das schwache Fleisch. Ich kann nicht anders, ich bin nun eben ein Sünder. Hier werden Menschen, hier war der Mensch ein Gefallener in der Arbeitsstube, in der Welt. Da war ein gefallener Mensch, das hat man berücksichtigt. Deshalb durfte man auch eine Mätresse haben, weil das zur Natur gehörte. Oben aber, beziehungsweise im Wohnzimmer, befanden sich, da fallen Leben und Gesellschaft auseinander. Das heißt, das Leben fällt auseinander, die Gesellschaft fällt auseinander. Glauben und Denken fallen auseinander. Das ist mir sehr stark aufgefallen, als ich an die Akademie kam, in den ersten Jahren, als die Studenten aufgrund der biblischen Offenbarung jetzt einmal ausbilden wollte. Unsere Studenten von damals waren ganz geprägt von der Reformation. Es war fast amüsant, das zu beobachten, wie sie reagierten auf Männer wie Dr. Schäfer, der vom Ganzheitlichen sprach und der dann Beweise anführen wollte. Hier liegt der Beweis vor. Aber das konnten sie nicht annehmen. Man kann nicht beweisen. Man kann Gott nicht beweisen. Und Schäfer sagt, es ist leichter, Gott zu beweisen, als dass das eine Kerze ist. Das verstehen wir aber nicht. Und dieses Denken, dass das zwei Räume ist, das prägt die christliche Literatur, auch die beste, auch in Wort und Wissen übrigens, stärker als wir meinen. Glauben und Denken fallen auseinander und Christen wissen nicht, dass biblischer Glaube es mit Beweisen zu tun hat. Belegen. Gott erwartet nicht von Menschen, dass er einfach blindlings glaubt. Aber das ist schon wieder Verästelung oder Tangente oder Ablenkung, Exkurs. Ja. Glauben und Denken, Theologie und Naturwissenschaft klaffen auseinander. Freiheit und gesetzmäßige Technik. Der Mensch geht auf die Arbeit und es ist selbstverständlich, wenn er an der Drehbank steht oder es mit einem Auto zu tun hat, ist Mechaniker, dass hier Gesetzmäßigkeiten vorliegen. Wenn ich nicht aufpasse und das Auto nicht gut gestützt ist und ich bin da unten ja, im Keller gleichsam, dann kann das ganze Auto auf mich runterprasseln. Ja. Dann sorgt man für Vorsichtsmaßnahmen. Aber geht man vom Arbeitsplatz nach Hause, dann ist alles recht. Dann lebt man in einer anderen Welt, in der Freiheit. Dann gibt es keine Gesetze mehr. Da kann ich alles machen, was ich will. Das ist typisch platonisch oder neuplatonisch besser. Das heißt gespaltenes Denken und so gespaltenes Leben. Bibel und Gegenwart klaffen auseinander. Ach, das ist ja ganz Geschichte. Mit der Bibel kann man nichts anfangen. Gemeinde und Arbeitsplatz klaffen auseinander. Sonntag und Alltag. Spätestens mit Kierkegaard haben wir diese Spaltung in der Neuzeit. Kierkegaard sagt, Gott muss man einfach so annehmen. Die Bibel einfach glauben. Das ist der große Sprung. Und er spricht auch vom Sprung, den wir machen müssen. Man kann das nicht beweisen. Oben also im oberen Stockwerk keine Beweise. Man nimmt es einfach an, man glaubt es einfach. Dort dürfen die Konstanten sein. Aber unten, da ist alles Freiheit. Hier darf niemand mir reinreden. Kennen Sie das? Alles dieses mündet nun in den heutigen Pluralismus. Jeder wird sein eigener Priester, das heißt, er schreibt seine eigene Moral vor. Niemand darf mir reinreden, was richtig und nicht richtig ist. Jeder ist sein eigener Lehrer und jeder ist sein eigener Prophet. Ich sehe das eben so. Das Wort sehen hat sich verwandelt in der Bedeutung. Haben Sie es gemerkt? Ich sehe das so, heißt nicht, dass man wirklich sieht, sondern dass man, was man sieht, anders aufgefasst hat. Aber dann ist es nicht mehr Sehen, sondern die Reaktion auf das Sehen. Dies ist aber eine so ständig tief verwurzelte Redeweise, dass wir nicht merken, wie auch wir in nicht charismatischen Kreisen auch unsere eigenen Propheten sein wollen. Damit kommt das Gespräch dann einfach zu Ende. Dann hört es auf. Ja, wenn du das so siehst, ja, ich kann hier nichts dafür. Ja. Damit will man sagen, ich habe ein Recht, es anders zu sehen, das heißt aufzufassen als du. Und was ist geschehen? Eine Kluft ist eingetreten zwischen ihm und mir. Isolierung findet statt. Man soll dann aber nicht hinterher erstaunt sein, dass man einsam wird. Fragmentation des Lebens seit dem Mittelalter, eine Linie. Arthur Custens, ein kanadischer Wissenschaftler, hat das einmal sehr schön aufgezeichnet. Die Entwicklung der Fragmentation. Früher war Theologie die Zusammenfassung aller Disziplinen. Dann kommt das Auseinanderklaffen. Und dann wieder Auseinanderklaffen, bis wir vollständige Fragmentation haben, das heißt Zerbröckelung. Alles zerbröckelt, der Riss, auch auf moralischem Gebiet. Es heißt oft, jeder muss tun, was er nun eben für recht hält, angesichts solcher Vorstellungen, wie wir sie hier zum Beispiel haben. Eben nicht darf jeder das. Jeder darf nicht tun, was er für recht hält. Das ist ein Ausdruck der Fragmentation. Im Übrigen musiziert man nicht im Vakuum. Wenn Sie das von der Musik sagen wollen, dann musizieren Sie nicht im Vakuum, es sei denn, Sie das wirklich tun wollen. Ja? Gut, dann tun Sie das. Aber sobald jemand das hört, haben Sie einen Einfluss auf ihn. Und es ist nicht egal vor Gott, welchen Einfluss Sie auf ihn haben. Sie dürfen nicht lieblos sein und ihn aus seinem Leben entlassen, aus Ihrem Leben entlassen. Es besteht eine Beziehung zwischen Ihnen und ihm. Bin ich meines Bruders Hüter, ist die Frage nach dem Mord Abels. Im Zeichen des Nicht-Hüter-Sein-Wollens entlässt man den Bruder aus dem Leben. Fragmentation. Im Übrigen, das habe ich schon gesagt, wir musizieren nicht im Vakuum. Wir sind Teil eines Leibes, eines Ganzen. Emerson, der amerikanische poetische Philosoph, hat nicht umsonst festgehalten, wir sind ein Teil von allem, dem wir einmal begegnet waren. Wie in Israel ist das ganze Volk Polizist. Israel hatte keine Polizei. Das ganze Volk war Wächter. Und so ist es immer. Nicht jeder ist sein eigener Polizist. Liebe verlangt, dass ich in Einmütigkeit spreche und handle. Zu starke Betonung auf Geschmackfreiheit ist Ausdruck von Fragmentation, treibt Keile in das Gesellschaftsgefüge, isoliert den Einzelnen. Wo sind wir angelangt? Am Ende des Richterbuches. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Jeder wollte König sein. Ein Beispiel von Niederschlag in der Musik, vom Niederschlag dieser Idee. Wenn nur der Text christlich ist, die Musik ist austauschbar. Das ist Neuplatonismus. Das heißt, es kommt nicht auf den Leib an, also wenn es nur christlich ist. Zu meiner Zeit, als ich mit Studenten arbeitete, da konnte es vorkommen, dass ein Student, der sich vielleicht für Christ ausgab, ruhig eine Gebetsstunde beiwohnen konnte, einen Gottesdienst unter Studenten, Gebetsgemeinschaft, anschließend sich mit einem Mädchen ins Bett lege. Das ist Gnostizismus. Aufteilung der Gebiete. Nicht mehr das Stehen unter der ganzheitlichen Herrschaft, wie Herr Bayer gestern sagte. Ein anderes Beispiel, dem bin ich wiederholt begegnet. Ich erinnere mich eines Gespräches, wo es war mir unmöglich, meinem Freund und Bruder zu überzeugen, dass es nicht nur auf den Ton einer Sprache ankam. Wir sprachen über eine gewisse Bibelübersetzung, die eigentlich nicht eine ist, aber sie ist vorgegeben als eine. Die Übersetzung hat eine so schöne Sprache, also muss es eine gute Bibelübersetzung sein. Verstehen Sie das? Viele Leute richten sich danach aus. Die Form ist gut. In diesem Fall kann der Inhalt egal sein. Es ist wieder das andere Extrem. Aber es klafft auseinander. Wo sind wir? In einer Krise der Bedeutung. Wenn alle Symbole, Buchstaben, Ausdrücke, Töne austauschbar sind, dann ist ihre Identität, ihre jeweilige Bedeutung dahin. Heute wird niedergerissen, was Menschen früher in langjähriger Arbeit aufbauten. Farben, Musik, Moral, Logik, alles geht. Jede Farbe mit der anderen. Jeder Ton mit dem anderen. Jede Moral mit der anderen. Pluralismus, Fragmentation. Aber wir leben nicht in einer statischen Gesellschaft. Es wird weitergehen. Und Natur wird Gnade in der Sprache von Dr. Schäfer überwinden. Und wir werden alleine dastehen. Und dann gilt Offenbarung. Sie überwanden durch den Verzicht auf das Leben. Ist Ihnen schon aufgefallen? Es wird nicht mehr bei der Arbeit und unterwegs gesungen, gepfiffen. Singende fallen auf. Kürzlich erlebte ich das. Ich hörte jemanden singen. Und ganz spontan wollte ich wissen, ja, das gibt's doch nicht. Ja. Aber wer kann das sein? Und dann überlegte ich, tatsächlich, das ist ein Phänomen. Früher war das nichts Besonderes. Das Mädchen, das die Zimmer sauber machte, konnte singen. Der Arbeiter am Arbeitsplatz, heute vielleicht noch ausnahmsweise ein Italiener. Ja. In Familien wird kaum gesungen. Wo ist die Familie, die noch zusammen singt? Und der Gemeindegesang ist am Sterben. Ich komme in sehr viele Gemeinden. Es wird wenig gesungen und es wird schlecht gesungen. In Anführungsstrichen muss ich dann allerdings sagen. In Kanada ist man stellenweise so weit, dass man bereit ist, in der Evangelisation auf Musik zu verzichten, weil es keine Sprache hier mehr gibt, keine gemeinsame Sprache. Man verzichtet auf das Mittel und muss ein anderes Mittel ergreifen. Unser größtes Problem ist heute, dass man nicht glaubt, dass es allgemein gültige Werte gibt. Da bleiben wir stecken. Wir erreichen nicht das Gegenüber, weil wir keine gemeinsame Sprache haben. Der Kluft, der Graben ist so tief zwischen Menschen. So fragmentiert ist die Gesellschaft. Wir haben nicht mehr ein gemeinsames Vokabular. Das Gespräch verstummt. Es ist aber nicht zu spät. Gott ist noch auf dem Plan. Jesus Christus ist noch Herr in seiner Gemeinde. Neubelebung und Gesundung ist immer noch möglich. Doch ist Buße notwendig. Und neue Liebe und demütige Gesprächsbereitschaft. Die wirkliche Frage ist immer, wen liebe ich? Was liebe ich eigentlich? Gehört mein Wille ganz dem Erlöser? Die gegenwärtige Situation darf uns herausfordern und sollte uns herausfordern, aus dem Schlaf, aus der Betäubung, aus der Bequemlichkeit, hin zum Kampfplatz, denn bei allen unseren Problemen ist der unerbittliche Feind nicht weit entfernt. Ich dämonisiere nicht was ich als schlechte Musik kennzeichne. Ich will nur sagen, dass ob es Musik ist oder ob es eine kleine Lüge ist, ob es ein Versäumnis ist, wo immer Sünde oder Fehlen oder Versagen vorhanden ist, dort ist der Feind nie weit weg. Deshalb glaube ich nicht an den okkulten Raum. Das gibt es nicht. Es ist alles graduell. Aber der Feind ist überall da, wo Sünde ist. Das ist sein Gebiet. Nicht, dass er mich sündigen machen würde, das tut das Fleisch zur Genüge. Aber er ist nicht weit weg, um das zu benutzen. Deshalb müssen wir das Gespräch in der Problematik der Musik nicht ohne, müssen wir es als Kampfplatz verstehen. Und wir dürfen und sollten wissen, das Schönste, auch in der Musik, steht uns noch bevor, wie Rinecke einmal sagte. Vielen Dank.